So zeige denn der arische Geist darin seine Großzügigkeit und Verachtung für materielle Güter, dass er nur darauf bedacht, das Beweglichmachen der Werte ein für allemal aus der Welt zu schaffen, diesen weiß Gott unrechtmäßigen Herren von Gütern, deren Besitz fassenden Geist erfordert, dieselben ihnen belässt, nach Konfiskation all ihres unrechtmäßigen beweglichen Besitztums. Wie unrechtmäßig solcher Besitz für den arischen Geist sei, zeigt die Sprache, die ja Weg und Sitz als Unvereinbarkeiten trennt, welche in der jüdischen Erfindung beweglichen Besitzes ihre für uns unerlaubte Vereinigung gefunden hat. Wahrlich, wer könnte solcher Wirtschaftsreform Gehässigkeit nachsagen, wenn sie, ungeachtet des unrechtmäßig erworbenen Besitzes, diesen doch jenen Händlernaturen belässt, allerdings als einzige nunmehrige Erwerbsmöglichkeit bei hinfort ausgeschalteten beweglichen Erwerbspraktiken. Und wir meinen, dass die Herrschaften Rothschild etwa weit mehr besitzen, als was ihnen gebührt, wenn sie, um nur die österreichischen zu nennen, ihre riesigen Witkowitzer Eisenwerke, ihre ungeheuren Grundbesitze und Schlösser behalten dürfen, allerdings nur unter der Bedingung, dass sie all das im Sinne fassenden Geistes verwalten, indes ihre weltumspannenden Beweglichkeitsnetze ein für allemal zerrissen und zerstört werden müssen vom arischen Geiste. Recht und Milde aber in der Neuordnung einer wahnwitzig zerstörten Wirtschaft wird jedermann dieser nur auf das Ziel dem fassenden Geiste gemäßen Wirtschaftsgestaltung hinstrebenden Regelung zubilligen müssen, die sogar des Unrechtmäßigen der Erwerbung zu vergessen großmütig genug ist, wenn nur diese Großmut das höhere Ziel einer fassenden Geiste gemäßen Ordnung der Dinge erreichen hilft. Wenn aber diese Geldmagnaten sich durch solch großmütige Regelung plötzlich als gleichberechtigte Grundherren, Fabrikanten und Realitätenbesitzer wiederfinden, aber nunmehr rachsüchtig und nicht einverstanden mit solch mehr als gerechter Neuordnung ihre alten Teufeleien wieder versuchen sollten, dann, für wahr, muss unbarmherzig solch unbotmäßiges Revoltieren gegen die erlösende Neuordnung mit Konfiskation auch all der unverdienten Güter beantwortet werden. Also, das in den Händen der Finanzmagnaten befindliche bewegliche Kapital verfällt bei einer arischen Wirtschaftsreform dem Allgemeinbesitze der Staatsbank. Trotz der Unrechtmäßigkeit des auf spekulativen Wege erworbenen Besitzes im arischen Sinne des Wortes verbleibt er in der Neuregelung deren Besitzern unter der Bedingung, dass sie diese Neuordnung anerkennen und nichts wieder dieselbe in geheimer, altgewohnter Zusammenarbeit unternehmen. Freveln sie jedoch dagegen, so verfällt ihr Gesamtbesitz unbarmherzig dem Staate, das heißt also der Gesamtheit. So etwa werden die allerwichtigsten und allerersten Grundsätze zu lauten haben, die bei einem ersten arischen Weltkongresse festgesetzt werden müssen. Wer hier nicht sieht, dass nur derart der in allen Ländern trostlos zerrüttete Staatshaushalt wieder zu jenen Mitteln gelangen kann, ohne welche ein arischer Staatshaushalt eben nicht mehr möglich ist, der hat nicht die Kraft, Erfasstes in Feststehendes umzuwandeln und sei ausgeschaltet aus jeglicher arischen Zielen dienenden Beratung. Dass vielleicht ein Jahrhundert vergehen kann, bis dies verwirklicht sein wird, dass der Erzfeind nach uralt bewährtem Brauch als begeisterte Verkünder Schwindler in die Reihen der arischen Vorkämpfer entsenden wird, um derart alles Geplante im Keime zu ertöten, wissen wir längst. Dass aber der Arier sein Ziel eben nur erreichen wird, wenn er auch diese Kampfmethoden durchschaut und siegreich überwindet, das eben ist die Voraussetzung zu aller Neugestaltung. Bis heute aber ist der Kampf ein derartig ungleicher, dass man sagen kann, die Klingen der beiden Duellanten kreuzen sich überhaupt noch nicht. Während nämlich der Jude unverdrossen zusticht, ist der Arier jenem höchst fragwürdigen Kämpfer zu vergleichen, der des Gegners Hiebe und Stiche gar nicht sieht und spürt und nur als Zeichen seines Kampfwillens schreiend mit der Klinge in der Luft herumfuchtelt. Und man kann den furchtbar ungleichen Kampf zwischen Arier und Judentum in die trostlose Formel kleiden: Der Arier redet ohne zu tun, Der Jude tut, ohne zu reden. Wenn er aber redet, ist's nur, um sein Tun zu verbergen, indes der Arier vorwitzig schwätzen, all sein Planen und Wünschen dem Gegner verrät, der alle Gegenmaßnahmen längst getroffen hat, wenn der Arier den ungewohnten und ihm selber sehr fraglichen Übergang von Worten zu Taten doch am Ende gar versuchen sollte. Bei solch trostloser Sachlage kann demnach nur eines helfen: die arischen Ziele klar umrissen erkennen und allgemein verständlich machen, dann aber an deren Verwirklichung unbeirrt und unbeirrbar arbeiten, bis Wort und Wille verwirklicht als Tat der Neuordnung zutage tritt. Mit den oben geschilderten Umwälzungen, die, wenn die arischen Völker sich auf das Gemeinsame ihrer Interessen besonnen haben werden, beginnen können, wäre das Wichtigste in Angriff genommen, was zur Aufrichtung einer Staatsbank arischer Struktur in allen Staaten vonnöten sein wird. Nun aber müssen wir uns diese arische Staatsbank in ihrem Baue, ihren Gepflogenheiten, ihren Tätigkeiten und Zielen etwas näher ansehen, um deren Wesen richtig zu begreifen.